Lektion 5, Übung 10. Nein, nein, für Dienstreisen nehmen wir nicht den Privatwagen. Wir nehmen einen Firmenwagen, der ist versichert. Hoffentlich gibt es einen am 26.11. Ach so, ja, die Versicherung. Oder ich fliege. Es gibt doch so günstige Flugtarife. Aber normalerweise nicht von Frankfurt. Warum nehmen Sie nicht den Zug? In 4 Stunden sind Sie in Berlin. Der letzte Zug von Berlin nach Frankfurt fährt um 19.37 Uhr. Das ist doch prima. Haben Sie eine Bahncard? Nein, eine Bahncard habe ich leider nicht. Aber vielleicht gibt es ein Sparangebot. Mal sehen. Oder Sie nehmen doch den Firmenwagen. Der hat ein Navi. Ein Navi? Ja, ein Navigationsgerät. Ein Navigationsgerät. Das ist ganz einfach.